الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. بمحمد إن شاء الله باتا mit dem 94. Fajr-Unterricht und das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Imam ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind beim 23. Hadith an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam At-tahuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Also der 23. Hadith ist von Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam sagte: Die Reinheit ist die Hälfte des Imans. Und Alhamdulillah füllt die Waage. Und Subhanallah wa Alhamdulillah füllen oder füllt, was zwischen die Himmel und Erde ist. Das Gebet ist ein Licht. Und die Sadaqa ist ein Beweis oder ein Argument. Und die Geduld ist ein Leuchten. Und der Koran ist ein Argument. Entweder für dich oder gegen dich. Alle Menschen gehen. So gibt es einer, der sich verkauft und freikauft oder ins Verderben stürzt. Überliefert bei Muslim. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt weiter, und Ibn Majah überlieferte von Hadith von Abu Ayyub von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, die fünf Gebete und Jum'a zu Jum'a und die Amana zu erfüllen, ja, ist eine Buße für das, was dazwischen ist. Es wurde gesagt, und was ist Ada'ul Amana? Was ist Amana zu erfüllen? Er sagte, Al-Ghuslu minal Janaba. Was ist das Anvertraute zu erfüllen? Er sagte, Al-Ghuslu, der Ghusl von Janaba. Wenn man Janaba hat. Denn unter jedem Härchen von Haare ist Janaba. Okay? Und der Hadith von Abu Darda, den davor ist, den wir letztes Mal ja gesagt haben oder berichtet haben, wo er sagt, fünf Sachen, wer damit kommt, mit dem Iman, der kommt in Jannah ein. Wer auf die Gebete, fünf Gebete achtet, mit ihren Wudu und Rukur und Sujud und Zeiten. Und wer die Zakah von guter Seele gibt, von seinem Geld. Er sagte, und Abu Darda hatte gesagt, bei Allah, niemand macht dies außer ein Mu'min. Und derjenige, der Ramadan fastet und Hajj macht, wer den Weg dafür findet. Und das Anvertraute, die Amana, yani, erfüllt. Sie sagten, ja Abu Darda, was ist das Erfüllen der Amana? Er sagte, Al-Ghuslu min al-Janaba. Okay? Er sagt, Ibn Rajab sagt, dieser Hadith, den wir jetzt mit dem wir angefangen haben, und der Hadith von Abu Darda sind die gleiche Bedeutung. Yani. In diesen beiden Hadith oder den Hadith von Abu Darda hat er den Wudu als ein Teil des Gebetes gemacht. Weil er sagte, was, wer auf die fünf Gebete achtet mit ihren Wudu, Rukur und Sujud. Okay? Und es kam in den Hadith von Al-Bazar, von der Überlieferung von Shababat ibn Siwar. Er sagte, حدثنا, uns erzählte yani, Mughira ibn Muslim von Al-A'mash, von Abi Salih, von Abu Huraira marfu'an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet ist drei Drittel. Und und der Ruku' ist ein Drittel. Und Sujud ist, entschuldige, die Reinheit ist ein Drittel, Ruku' ist ein Drittel und Sujud ist ein Drittel. Wer dies nach ihrem Licht erfüllt, dann wird das von ihm angenommen, ja, das Gebet. Und genauso werden dann seine restlichen Taten angenommen. Und derjenige, den sein Gebet, sein Salah, abgewiesen wird, dann werden seine restlichen Taten auch abgewiesen. Und er sagte, Jan al-Bazzar, und dies hat alleine al-Mughira überliefert, und das, was von Abu Salih, von Ka'b, und auch das, was von Abu Salih, von Ka'b überliefert wurde oder bekannt ist. So, nach dieser Teilung ist Al-Wudu ein Drittel des Gebets. Natürlich, damit man diesen Vortrag hier versteht, muss man auch die letzten Vorträge sich anhören, beziehungsweise sich noch einmal anhören. Weil es geht hier darum, ist Al-Wudu jetzt ein Teil des Gebetes oder nicht? Okay? Warum? Was ist mit der Reinheit? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte was? Die Reinheit ist die Hälfte des Imans. So sagten sie, die Reinheit ist hier was gemeint? Al-Wudu. Okay. Wenn Al-Wudu ist damit nur Al-Wudu gemeint oder Al-Wudu und das Gebet? So bringt Ibn Rajab gerade die Ahadith was? Die bestätigen, dass Al-Wudu was nach dieser Teilung was von dem Gebet sind. Okay? Nach dieser Teilung ist Al-Wudu ein Drittel des Gebetes. Außer, wenn man Al-Ruku' und Sujud wie eine Sache macht, weil sie ähnlich sind in der Gestalt. Ja. So ist dann Al-Wudu die Hälfte des Gebetes. Okay? Auch. Ja? Also entweder ein Drittel oder die Hälfte. Und es ist auch möglich, dass man sagt, die Eigenschaften des Imans von den Taten und Aussagen allesamt bereinigen das Herz und läutern es. Was aber die Reinheit mit dem Wasser betrifft, so ist sie dafür gedacht oder dafür da, um den Körper zu reinigen und sauber zu machen. So wurden die Eigenschaften des Imans zu zwei Sachen. Die einen reinigen das Äußere und die anderen reinigen das Innere. Okay? So sind sie in zwei Teilen nach dieser Betrachtung. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte was? Die Reinheit ist die Hälfte des Imans. Nach dieser Betrachtung ist die Reinheit was? Wirklich die Hälfte des Imans, weil wir wissen ja, der Iman ist Qawlun wa Amalun wa Niyya. Wenn der Iman Qawlun wa Amalun Niyya ist, dann sind die Taten und die Aussagen für die innere Reinheit zuständig und Al-Wudu und Al-Ghusl für die äußere Reinheit zuständig. Somit ist Al-Wudu und Ghusl was? Die Hälfte des Imans. Okay, so sind sie zwei Hälften nach dieser Betrachtung und Allahu A'lam, Allah weiß am besten über dem, was er gemeint hat und das, was sein Gesandter bei all dem gemeint hat. Okay? Wir hören inshallah hier auf und machen das nächste Mal inshallah weiter. Ich sage subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakallahu khairan.